einer Notbehandlung. Einer hat einen Freund zur Bahn gebracht. Einige können sich nicht trennen, einem fiel die Zimmerdecke aufs Haupt. Einer flieht vor der Glotze, einer bildet sich ein, er hat Dienst. Einer ist eben einfach nicht müde und einer sucht irgendwas und jeder sucht irgendwas. Es sind die Nächte Kapirias, der Unschuldshurer des ärmsten Rom. In diesen Nächten verdient sie ihr Geld, mit diesen Nächten erfährt sie die Welt. In diesen Nächten geschehen Wunder, die Reichsten der Armen, die Ärmsten der Reichen. Die staunen die Welt des anderen an, die keiner mit keinem teilen kann. Nur einen Moment sind sie zu vergleichen, am Morgen sind alle Wunder vorbei. Und jeder macht nur miese dabei. Die Kinder der Neid sind Glühlampen, einfach nicht ausgemacht. Die hören nicht auf zu brennen, die hören nie auf zu rennen. Die denken, sie sterben, wenn sie sich betten. Und nur der Tag, der Tag kann sie retten. Einer muss die Frau fürs Leben finden, bei Tag sind alle Weiber grau. Er könnte sich tagsüber nicht so ergründen, erst nachts sind alle Seelen blau. Er will ein bisschen Bewusstsein verlieren und noch ein bisschen, dann tut nichts mehr weh. Jetzt schwebt er geschafft in höheren Sphären, sind seine gesammelten Leiden passé. Er raucht so viele Zigaretten, dass er nur noch weiter rauchen kann. Er hatte schon immer so viele Manschetten, jetzt fängt er nichts mehr mit der Tapferkeit an. Er kennt sein betrunkenes, triefendes Grinsen, wenn er so eine Frau anspricht. Sätze, die nie ein Ende finden, die Frau und ihr endlos verstörtes Gesicht. Er ist geflohen, er lässt alles liegen, das ist ihm schon immer im Leben passiert. Er ist für sich selbst nicht mehr einzukriegen, jetzt steht er da draußen. Da friert er und friert. Die Kinder der Nacht sind Glühlampen, einfach nicht ausgemacht. Die hören nicht auf zu brennen, die hören nie auf zu rennen. Die denken, sie müssen sterben, wenn sie sich betten. Und nur der Tag, der Tag kann sie retten.